In Restaurantsinhung in Bezirk Südhamgyong der DEVJK gab es am 23. und 24. November einen Kochwettbewerb der Restaurants der Bezirke. An diesem Wettbewerb, der vom Zentralvorstand der Koreanischen Kochgesellschaft veranstaltet wurde, nahmen die wohlbekannten Restaurants aller Bezirke wie der Restaurants Sinhung und Amnokgang teil. Den Organisationen, die beim Wettbewerb ausgezeichnet wurden, wurden die Urkunden und die entsprechenden Preise und den Köchinnen und Köchen die Medaille und die Zertifikate verliehen.